Dialoge Seite 153. Die Völker lieben gottlose Regierungen nicht. In meinem Verkehr mit dem Publikum werde ich niemals verfehlen, meine Handlungen unter den Schutz der Göttlichkeit zu stellen, wobei ich in geschickter Weise meinen Schicksalsstern mit dem des Landes verbinde.